1995. Der gute, alte Rollschuh, der ist längst vergessen und niemand trauert ihm nach. Denn jetzt fährt man auf 4 hintereinander angebrachten Rollen, den Inlinern, und legt bei den regelmäßigen Blade Nights in manchen deutschen Städten den Verkehr lahm. Wer so richtig freaky ist, der springt über Hindernisse oder gibt akrobatische Figuren zum Besten, gern mitten auf der Straße. Was sonst geschieht? Die Punks versammeln sich mal wieder zu ihren Chaostagen in Hannover. Die Medien berichten von bürgerkriegsähnlichen Zuständen, von Straßenschlachten, denen rund 3000 Polizisten und Bundesgrenzschutzbeamte die Stirn bieten. Beamte und Punks werden verletzt. Außerdem: Der Bundestag einigt sich am 29. Juni auf ein neues Abtreibungsrecht. Demnach wird eine Abtreibung weiterhin als Verbrechen angesehen, jedoch nicht bestraft, wenn der Abbruch innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen vorgenommen wird, vorausgesetzt, die Frau hat sich vorher beraten lassen. Und Piercings erobern Bauchnabel, Zunge und Lippen. Seit Mitte der 90er Jahre gehört das Piercing nicht mehr nur den Punks, sondern ist unter Jugendlichen aller Schichten verbreitet. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.